بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal uns über den sogenannten Majlis Khiyar unterhalten und davor über die Thematik des Khiyar, des sogenannten Rücktrittsrecht. Nachdem man einen Bay'ah-Vertrag eingegangen ist, kann es nämlich sein, dass man aus welchen Gründen auch immer aus dem Vertrag wieder austreten möchte, beziehungsweise alles rückgängig machen möchte. Und die Frage ist erstmal, in welchen Fällen kann man von einem Bay'ah-Vertrag wieder zurücktreten? Und die Frage, die wir nachher natürlich auch stellen müssen, ist, was ergibt sich aus dieser Thematik? Zunächst einmal, wir haben gesagt, es gibt verschiedene Situationen, in denen man verschiedene Ursachen dafür, dass man von einem Bay'ah-Vertrag zurücktreten kann. Und den Beweis dafür haben wir erbracht. Und wir haben uns beim letzten Mal über einen dieser Khiyar-Möglichkeiten unterhalten, und zwar den sogenannten Majlis-Khiyar. Das ist sozusagen der situationsbedingte Khiyar, den wir angesprochen haben. Wir haben ihn auch schon bewiesen und auch die Gegenargumente widerlegt, derjenigen Gelehrten, die diesen Khiyar nicht anerkennen. Und die Frage ist jetzt, natürlich bei diesem Majlis-Khiyar gibt es noch weitere Thematiken, die in diesem Zusammenhang stehen, und die möchten wir heute inshallah ta'ala ebenfalls ausdiskutieren. Zunächst einmal, wir reden ja von Bay'ah-Verträgen. Bay'ah-Verträge, darunter verstehen wir ja in der Regel den Austausch, also meistens den Austausch von Thaman mit Muthman, richtig? Das ist normalerweise der Fall. Die Frage ist, gilt der Majlis Khiyar nur für diese Art von Bay'ah-Verträgen? Die Antwort lautet nein. Es gibt auch andere Fälle, in denen Sachen gegeneinander ausgetauscht werden und in denen auch der Majlis Khiyar gilt. Und ein Beispiel dafür ist der sogenannte Sulh-Vertrag. Der Sulh-Vertrag ist ein Friedensvertrag. Da geht es zum Beispiel darum, dass zwei Leute sich über einen Bay'ah-Vertrag uneinig geworden sind. Zwei Leute werden sich über einen Bay'ah-Vertrag beispielsweise uneinig. Und dann sagt der eine, der sich zwar im Recht fühlt, aber trotzdem Frieden schließen will, da vielleicht auch einen Nutzen davon hat, dass es Frieden zwischen ihm und dem anderen Partner gibt, und der andere fühlt sich ungerecht behandelt, dann sagt er, hör mal zu, ich gebe dir zum Beispiel 1000 Euro und dann vergessen wir die Sache. Ja, diese Art von Schlichtungsverträgen oder Art von Friedensverträgen, auf Arabisch nennt man sie Sulh, in diesem Fall beruht dieser Sulh auf eine Gegenleistung. Und die Gegenleistung ist das Geld. Das heißt also, man erkauft sich die Zufriedenheit des anderen, indem man ihm Geld gibt. Obwohl man selbst der Meinung ist, dass man im Recht ist und eigentlich kein Geld bezahlen sollte, aber man sieht darin einen Nutzen. Es ist vielleicht ein guter Kunde oder es ist vielleicht ein guter Verkäufer oder ein Handelspartner, der einem wichtig ist und so weiter und so fort. Es gibt andere Aspekte, die für einen wichtig sind, als nur den konkreten Bay'ah-Vertrag, um den es eigentlich geht. Insofern kann es sein, dass man hier eine Leistung bezahlt, um die Zufriedenheit des anderen zu erlangen. Und diese Art von Verträgen, für diese Art von Verträgen gilt auch der Majlis Khiyar, weil es eine Art Bay'ah-Vertrag ist. In diesem Fall kauft er etwas, er bezahlt, bekommt aber dafür kein Muthman, wie bei normalen Bay'ah-Verträgen in der Regel, sondern er bekommt stattdessen die Zufriedenheit des anderen. Er kauft sich sozusagen seine Zufriedenheit. Ein weiterer Fall, der auch unter diese Kategorie passt, sind die sogenannten Ijara-Verträge. Unter Ijara-Verträge verstehen wir Werkverträge, in denen also nicht Thaman gegen Muthman getauscht wird, sondern Thaman gegen eine Leistung. Ja? Und das klassische Beispiel ist das Angestelltenverhältnis, in dem jemand eine Arbeit zu leisten hat. Dafür bekommt er bestimmtes Geld für die Zeit, die er für diese Arbeit investiert. Und das nennt man Ijara-Verträge. Und auch hierfür gilt der Majlis-Khiyar. Wenn also zwei Leute sich auf einen Arbeitsvertrag geeinigt haben und solange sie auch in der gleichen Sitzung sind, haben sie beide das Recht, diesen Vertrag doch noch im Nachhinein aufzulösen. Ja? Auch wenn unterschrieben worden ist, auch wenn man ausgemacht hat. Das wäre ein Beispiel dafür. Dasselbe gilt auch für, wenn wir schon bei Werkverträgen sind, bei denen man bezahlt und dafür eine Leistung bekommt, da passt auch in diese Kategorie Vermietungen. Vermietungen, da denkt man eher daran, eine Wohnung zu vermieten oder ein Haus zu vermieten oder ein Auto zu vermieten. Aber es ist nur darum, was beim Menschen die Leistung ist, ist bei diesem Haus oder bei diesem Auto, bei dieser Wohnung die Funktion. Ja? Die Funktion, die Manfa'a auf Arabisch, die in diesem Haus steckt. Was ist die Manfa'a dieses Hauses? Dass man es bewohnen kann. Was ist die Manfa'a des Autos? Dass man damit fahren kann. Okay? Diese Funktion vermietet man. Insofern ist es wie eine Art Werkvertrag, fast das gleiche. Beides nennt man im Arabischen Ijara. Auch wenn zwei Leute also sich geeinigt haben auf eine Warmmiete von 1000 Euro im Monat und sie befinden sich noch in der gleichen Sitzung, hat jeder von ihnen das Recht, vom Ijara-Vertrag zurückzutreten, bis sie auseinandergegangen sind, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das gesagt hat. Das gilt, wie gesagt, für den Mieter als auch für den Vermieter. Es ist beidseitig, dieses Recht besteht. Ebenfalls, was auch dem Majlis-Khiyar unterworfen ist, ist der sogenannte Sarf. Der Sarf ist eine Form des Bay', bei dem eben nicht Thaman gegen Muthman getauscht wird, sondern Thaman gegen Thaman. Thaman gegen Thaman. Euro gegen Euro. Oder Euro gegen Dinar. Was auch immer. Das ist Thaman gegen Thaman. Ist auch hier unterliegt dies dem Majlis-Khiyar. Auf Arabisch Khiyar und Majlis. Dem situationsbedingten Bay'. Ebenfalls, was ebenfalls unter die Kategorie Bay' gehört, sind die sogenannten Salaf-Verträge. Salaf-Verträge, auch Salam-Verträge genannt, sind die Terminkäufe. Klassisches Beispiel dafür ist, dass jemand zum Bauern geht und ihm sagt, die gesamte Ernte deines Feldes gibt ja in der Regel zum Beispiel 50 oder 500 oder mehr oder weniger Sa'. Das ist ein bestimmtes Hohlmaß. Ja? Er sagt, deine gesamten 3, 4, 5 Hektar Land insgesamt ergeben sie so und so viel an Getreide, so und so viel Hohlmaß an Äpfel, je nachdem, was man halt als in Hohlmaß abwiegt. Datteln damals, auch heute noch, schätzt man durch Hohlmaß. Hohlmaße sind immer Maße, die man per Volumen misst. Ja, also wie Liter. Liter ist ein Hohlmaß. Ja. Man misst Datteln nicht dann in Kilogramm, sondern misst es eben per Hohlmaß. Auch Holz. Holz, was in Deutschland wird nicht per Kilo, sondern per Stär gemessen. Und das sind alles Hohlmaß. Wenn man sagen würde, ein Kubikmeter, das ist auch ein Hohlmaß. Und so weiter. Der Bauer hat ja noch keine Ernte. Aber man sagt ihm, die gesamte Ernte wird schätzungsweise 300 Sa' zum Beispiel ergeben. Dann kaufe ich diese für so und so viel Euro. Die sind aber noch nicht da. Und das ist normalerweise ein Problem, weil man kann nicht etwas kaufen, was es noch nicht gibt. Oder etwas verkaufen, was es noch nicht gibt. Aber der Prophet hat bei den landwirtschaftlichen Angelegenheiten hat er eine Ausnahme gemacht und hat dies erlaubt in bestimmten Grenzen. Deswegen werden wir darüber noch sprechen. Das sind Ausnahmeverträge. Und bei solchen Verträgen ist es auch letzten Endes nichts anderes als Austausch zwischen Thaman und Muthman. Also sagen wir, der Majlis Khiyar gilt auch in diesem Fall. Weil er gibt ihm das Geld, bekommt die Ware erst später. Das ist normalerweise nicht das Problem. Es kann sein, du zahlst Geld, bekommst deine Ware später. Aber das Problem ist in diesem Fall, dass die Ware noch gar nicht gibt. Und der Prophet hat ja eigentlich gesagt, sallallahu alaihi wasallam, verkaufe nichts, was du nicht bei dir hast. Richtig? Aber wieso hat er das erlaubt? Das ist eine Ausnahme. Es ist auch wichtig zu wissen, dass es eine Ausnahme ist, denn aus Ausnahmen kann man keine Regel machen. Ja. Tayyib, für alle anderen Verträge, die also nicht unter diese Bay'-Verträge fallen, gilt das Majlis Khiyar nicht. Gilt das Majlis Khiyar nicht. Warum? Weil die Regel lautet, normalerweise, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, ist er gültig und Name ist er gültig. Aber dass es einen Majlis Khiyar gibt bei Bay'-Verträgen, ist eher eine Ausnahme. Ist eher eine Ausnahme, die für Bay'-Verträge. Das bedeutet, für alle anderen Verträge akzeptieren wir das nicht. Okay? Angenommen, jemand sagt, schauen wir uns mal ein paar Beispiele dazu an. Beispiel Nummer 1, Rahenverträge. Rahenverträge sind Pfandverträge. Jemand, geht einen Pfandvertrag ein und nachdem er den Pfandvertrag eingegangen ist, sagt der Pfandgeber, ich möchte doch nicht diese Ware als Pfand hergeben oder mein Goldstück oder was auch immer als Pfand hergeben. Hier sagen wir, das ist kein Bay'-Vertrag. Ein Pfandvertrag ist eine Art Garantievertrag. Du gibst jemandem etwas, damit du sein Vertrauen gewinnst, dir die Ware auszuhändigen, weil du jetzt das Geld nicht bezahlst, nicht bar bezahlst, sondern du zahlst es später. Und er will eine Sicherheit haben, ein Pfand haben. Und solche Pfandverträge sind nicht rückgängig zu machen durch den Majlis Khiyar. Ein weiteres Beispiel wäre auch Heiratsverträge. Heiratsverträge. Jemand sagt, ich verheirate dir meine Schwester und du nimmst den Vertrag an, dann gilt der Vertrag, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ab diesem Moment. Und du kannst nicht sagen, nach 3 Minuten, ich habe mir das anders überlegt. Kannst du sagen, aber dann müsstest du eben, dich scheiden lassen, rechtmäßig scheiden lassen. Du kannst nicht sagen, ich möchte den Ehevertrag rückgängig machen. Das geht nicht durch den Majlis Khiyar. Tayyib, der Majlis Khiyar, im Gegensatz zu anderen Khiyar-Arten, die wir noch kennenlernen werden, zeichnet sich dadurch aus, dass beide Vertragspartner dazu das Recht haben. Beide Vertragspartner haben das Recht. Sowohl Käufer als auch Verkäufer. Ja? Bei anderen Formen des Khiyar, wie zum Beispiel den Khiyar, den man erhält aufgrund eines Mangels an der Ware. In diesem Fall, wenn du als Kunde eine Ware kaufst und sie ist eine Mangelware, und das wusstest du nicht und stellst dich erst hinterher aus, hast du dann das Recht, als Käufer vom Kaufvertrag zurückzutreten oder der Verkäufer? Mit Sicherheit nicht der Verkäufer, denn er hat dir die Mangelware verkauft. Er hat sich ja nicht an den Vertrag gehalten. Deswegen hast du das Recht, in diesem Fall vom Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen und nicht der Verkäufer. Ja? Also das ist, wie gesagt, eine Eigenart des Majlis Khiyar, dass beide Leute, beide Vertragspartner haben das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Tayyib, hier ist eine wichtige Angelegenheit. Der Prophet a.s. hat gesagt, ma lam yatafarraqa, das heißt, solange sie nicht auseinandergegangen sind. Wenn man jetzt in einem Geschäft drin ist, ist die Sache relativ einfach. Es gibt eine Tür, durch die man ein- und wieder austritt. Und es ist ein geschlossener Raum und es ist klar, wie man eintritt und austritt. Und die Frage ist aber, wie sieht es aus, wenn der Raum größer ist? Wie sieht es aus, wenn man sich nicht innerhalb eines Raumes abspricht, auf einen Bärvertrag ausmacht, sondern draußen, unterm Himmel. All diese, oder zum Beispiel, wenn man wenn man es macht in einem Telefonat, ja, auch in einem Telefonat kann man einen Kaufvertrag eingehen und so weiter und so fort, oder per Briefwechsel. Ja. All diese Angelegenheiten gilt grundsätzlich die Regel, im Arabischen heißt Al-Adatu Muhakkamah, das heißt auf Deutsch übersetzt das Gewohnheitsrecht bestimmt. Das heißt, wenn es in einer Gesellschaft gang und gäbe ist, dass eine bestimmte Form des Auseinandergehens als ein Auseinandergehen gilt, dann hat das auch Gültigkeit, dann gilt das auch in unserem Gesetz, solange es nicht unserem Gesetz widerspricht. Ja? Wenn es keins gibt, wenn es in einer Gesellschaft diesen sogenannten Majlis Khiyar gar nicht gibt, dann eben ist es die Aufgabe, der Muslime untereinander, solche Sachen zu definieren. Man kann ja solche Sachen ableiten, was am ehesten dem Majlis Khiyar von damals entspricht, würde man heutzutage eben festlegen. Das ist, wie gesagt, das sind diese variablen Elemente der islamischen Scharia, die deswegen variabel sind, damit eben man dieses Gesetz überall ausleben kann, ja, und nicht nur vor 1400 Jahren. Ja, und deswegen gibt es feste Elemente, dass man nicht zum Beispiel, dass die Preise müssen klar sein, die Vertragspartner müssen beide geschäftsfähig sein und so. Es gibt Dinge, die sind fest und klar, die werden sich nicht ändern. Ja? Aber es gibt Dinge, die sind variabel. Und diese variablen Angelegenheiten werden sehr oft geregelt durch das, was gang und gäbe ist, oder indem man ein bestimmtes Gesetz erlässt und dieses eben aufgebaut ist auf den Hadithen des Propheten oder auf den Ayat des Koran al-Karim, und danach handelt man. Und solange das, wie gesagt, keinem Nass widerspricht, gibt es keinen Grund, warum man diese Sache nicht annehmen sollte. Tayyib. Was ist, wenn zum Beispiel zwei Leute einen Bi'vertrag eingehen, sich aber darauf einigen, dass keiner von ihnen den Majlis Khiyar hat? Das heißt, sie einigen sich darauf, dass niemand das Recht hat, vom Kaufvertrag noch während der Sitzung zurückzutreten. Sie sagen, hör mal zu, sobald du hier unterschrieben hast, gilt der Vertrag und du kannst nicht mehr vom Vertrag zurücktreten. Dazu haben wir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ. Und solange keiner zu seinem Partner sagt, entscheide dich. Daraus haben die Gelehrten entnommen, dass man, wenn man sagt zu jemandem, entscheide dich jetzt, ob du willst oder nicht, danach gibt es kein Zurück mehr. Oder man schreibt auf den Vertrag, wenn du hier unterschreibst, dann ist er rechtsgültig und dann hast du nicht mehr das Recht, im Kaufvertrag zurückzutreten. Ja? In diesen Fällen, wer es entfällt, dieses Recht des Majlis Khiyar-Recht. Das bedeutet nicht, dass alle anderen Khiyar-Rechte entfallen, sondern wenn dieses Khiyar-Recht entfällt, kann man trotzdem noch im Nachhinein Gebrauch machen vom Aib Khiyar. Aib Khiyar ist der Khiyar aufgrund des Mangels an einer Ware. Ja? Das heißt, dass dein Recht geht deswegen nicht verloren. Aber du verzichtest hier auf ein bestimmtes Recht, und zwar ist das das sogenannte situationsbedingte Rücktrittsrecht. Und insofern, was ist der Nutzen daraus? Der Nutzen daraus ist, manchmal befindet man sich an einem Ort und möchte eine Ware kaufen und sie gleichzeitig auch verkaufen. Und hier ist nämlich das Problem ist nämlich, solange du den Ort nicht verlassen hast, wie wir gesagt haben, gilt ja immer noch der Majlis Khiyar. Und während der Majlis Khiyar gilt, und das werde ich gleich nochmal in aller Deutlichkeit ansprechen, inshallah, während der Majlis Khiyar gilt, das heißt, während du noch das Recht hast, vom Kaufvertrag zurückzutreten, hast du nicht das Recht, die Ware zu verkaufen oder zu vermieten oder zu verschenken. Warum? Es kann ja sein, dass du oder eher noch der andere sagt, ich möchte doch nicht von dieser Ware Gebrauch machen. Ich möchte vom Kaufvertrag zurücktreten. Insofern, in dieser Phase hast du nicht das Recht, das anzustellen mit deiner Ware, was man tun darf, wenn sie einem, wenn sie einem endgültig gehört. Dazu gehört übrigens auch, dass in dieser Phase man auch diese Ware, weil man sie eben noch nicht wirklich besitzt, man auch dafür keine Zakat bezahlen würde. Ja, aber das ist eine andere Thematik, wenn man der Zakat-Kapitel bespricht. Also haben wir gesagt, warum könnte jemand jetzt von dem Recht Gebrauch machen, oder warum könnte jemand zum anderen sagen, ich verkaufe dir die Ware, und der andere sagt, ich kaufe sie aber unter der Bedingung, dass keiner von uns das Recht hat, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Warum könnte er das sagen? Nicht weil er Angst hat, dass du im Nachhinein einen Mangel feststellst, weil dieser Khiyar bleibt, haben wir gesagt, sondern weil er in der gleichen Sitzung die Ware weiterverkaufen will. Und das kann er nicht, es sei denn, sie gehört ihm komplett und der andere hat auch nicht mehr das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Darum geht's. Okay? Insofern wäre das ein sinnvoller Grund, dies zu machen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Problematisch ist es, wenn man heutzutage in ein Restaurant geht und dort eine Speise bestellt und sie verzehrt. Denn wenn man sie verzehrt hat, befindet man sich immer noch im gleichen Majlis, immer noch in der gleichen Sitzung, richtig? Und wie soll man dann in diesem Fall die Ware wieder zurückgeben? Du kannst sie schlecht zurückgeben. Und wenn der andere sie zurücknehmen wollte, von seinem Majlis Khiyar Gebrauch machen wollte, könnte er das auch nicht mehr, weil die Speise mittlerweile verzehrt worden ist. Dann kann man, manche Gelehrte haben gesagt, dann interpretieren wir die Servierung der Speise als Verzicht auf den Majlis Khiyar. Die Servieren der Speise bedeutet, ich verzichte auf den Majlis Khiyar, und der Kunde, sobald er anfängt zu essen, heißt es ebenfalls, er verzichtet auf den Majlis Khiyar. Weil vorher könnte er theoretisch, problematisch natürlich, ob der Restaurantbesitzer noch was mit dem zubereiteten Essen anfangen kann, wenn keiner es haben will. Ja. Aber das ist eine andere Angelegenheit. Das hat ja was damit Schaden zu tun. Es gibt ja auch Essen, das man kauft, das eben nicht verdirbt. Ja. Wenn jemand zum Beispiel einen Apfel kauft und sagt, ich möchte den Apfel wieder zurückgeben, dann ist er kein, im Obstladen, dann ist er keine Ware, die deswegen verdirbt, weil er sie zurückgibt. Aber das ist eine Fallunterscheidung, die jetzt für uns jetzt irrelevant ist. Für uns geht es um die grundsätzliche Sache. Grundsätzlich sagen wir, wenn er direkt anfängt zu essen und der andere, beziehungsweise der andere das Essen serviert hat, das bedeutet, er verzichtet auf sein Majlis Khiyar. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Ebenfalls die Frage, die sich stellt in Bezug auf den Majlis Khiyar: Was ist, wenn nur einer von beiden auf das Rücktrittsrecht verzichtet, der andere nicht? Das gilt. Also das Recht des einen ist unabhängig vom Recht des anderen. Wenn einer auf den Majlis Khiyar verzichtet, darf er das. Und grundsätzlich gilt, sobald die Phase des Majlis Khiyar verstrichen ist, ist der Vertrag verbindlich. Okay? Also wir haben eine Phase, in der der Vertrag gültig ist, das ist nach dem Ijab und nach dem Qabul. Aber wir haben auch eine Phase, in der der Vertrag verbindlich wird, und zwar nach Ende des Majlis Khiyar. Dann hat also keiner mehr das Recht, durch den Majlis Khiyar vom Kaufvertrag zurückzutreten. Ja, eine Ausnahme haben wir. Und zwar, manchmal ist es so, dass die beiden Vertragspartner ein und dieselbe Person sind. Ja. Und zwar, wann ist das der Fall? Wenn jemand einen anderen damit beauftragt, etwas zu verkaufen, zum Beispiel. Ich beauftrage dich, mein Auto zu verkaufen. Eine Wakala nennt man das. Ja. Ich gebe dir eine Wakala, eine Bevollmächtigung, eine Vollmacht, dass du mein Auto verkaufst. Ich sage dir, verkauf mein Auto so und so für 9.000 Euro, zum Beispiel. In diesem Fall könnte es ja sein, dass du sagst, ich möchte das Auto kaufen. Und du sagst dir sozusagen, ich möchte jetzt als Wakil, als Bevollmächtigter, das Auto an mich selbst verkaufen für 9.000. Ja? Ist ja möglich, warum nicht? In diesem Fall gibt es keinen Majlis Khiyar. In diesem Fall gibt es keinen Majlis Khiyar, weil es gibt keine Möglichkeit für dich, dass du von dir selbst wegläufst. Dass du von dir selbst weggehst. Das gibt es nicht. Insofern würde man, und es ist unvernünftig zu sagen, dass der Majlis Khiyar für immer und ewig gilt. Irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen, sagen wir mal. Ja. Insofern entfällt hier der Majlis Khiyar. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Kommen wir zu einer zweiten Art Khiyar. Und zwar der sogenannte Shart Khiyar. Shart heißt auf Arabisch Bedingung. Khiyar heißt immer noch Rücktrittsrecht. In diesem Fall geht es aber nicht einfach nur in diesem Fall geht es konkret um ein, ich habe es auf Deutsch übersetzt, mit verlängertes Rücktrittsrecht. Das heißt, ein Khiyar unter Bedingung oder ein bedingter Khiyar, kannst du übersetzen, wie du möchtest, aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was damit gemeint ist. Gemeint ist ein verlängertes Rücktrittsrecht. Was bedeutet ein verlängertes Rücktrittsrecht? Gerade eben, den Khiyar, den wir uns gerade eben angeschaut haben, den Majlis Khiyar, wie lange gilt er? Er gilt, solange wir uns in der gleichen Sitzung befinden. Der Shart Khiyar beginnt, sobald wir die Sitzung verlassen haben. Sobald wir die Sitzung verlassen haben. Aber die Frage ist, wie lange gilt er? Antwort, solange wir uns, wie wir uns darauf geeinigt haben. Zum Beispiel einigen wir uns auf einen Tag, dann gilt er einen Tag. Einigen wir uns auf zwei Tage, gilt er zwei Tage. Einigen wir uns auf mehr als zwei Tage, gilt er mehr als zwei Tage. Je nachdem, wie viel Zeit wir ausgemacht haben, dementsprechend gilt der sogenannte Shart Khiyar. Beispiel, jemand sagt, ich kaufe dieses Haus für so und so viel Euro unter der Bedingung, dass ich 3 Tage lang Zeit habe, vom Vertrag zurückzutreten. Klar, in diesem Fall ist die Frage, erstmal, was ist die gesetzliche Grundlage für diese Art von Khiyar? Und zweite Frage, gilt dieser Khiyar automatisch oder muss man ihn erst ausmachen? Natürlich, Antwort, man muss ihn ausmachen. Also diesen Shart Khiyar gibt es nicht grundsätzlich, ja? Sondern den Shart Khiyar muss man ausmachen. Oder, wichtig, es ist in einer Gesellschaft gang und gäbe, dass es für bestimmte Produkte den Shart Khiyar gibt. Wie zum Beispiel in manchen Ländern, wenn du übers Internet einkaufst, hast du automatisch so und so viele Tage das Recht, die Ware zurückzugeben. Das nennt man Shart, ist eine Form des Shart Khiyar. Ja. Und die Grundlage dafür ist ein Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, berichtet, dass ein Mann dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gegenüber erwähnte, dass er beim Handel betrogen wird. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, wenn du handelst, dann sag kein Beschwatzen. Wenn der Mann hiernach handelte, sagte er immer kein Beschwatzen. Diese Person, sie heißt Habbab ibn Munqil, radiallahu anhu. Er war geistig angeschlagen und so war es möglich, dass man ihn sehr leicht von Kauf von bestimmten Dingen überzeugt. Und in anderen Überlieferungen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er 3 Tage Zeit hat, immer die Ware zurückzugeben. Dass er 3 Tage Zeit hat, die Ware zurückzugeben. Und das ist der entscheidende Teil an dieser Überlieferung. Für uns gilt, wenn man also mit jemandem den Shart Khiyar ausgemacht hat, dann gilt da entsprechend der Zeitphase, die man miteinander ausgemacht hat. Wenn man allerdings nichts ausgemacht hat, dann gilt der, gibt es keinen Shart Khiyar. Zakallahu khair. Die richtige Ansicht unter den Gelehrten ist auch, dass es mehr als 3 Tage sein dürfen, Ist, 3 Tage ist also nicht die Grenze. Ja? Allerdings, wenn man keine Zeit festlegt oder wenn man den Schart Khiyar auf ewig festlegt, dann ist er ungültig und der Bay'vertrag bleibt gültig. Denn ihr könnt euch erinnern, die Bedingungen, die dem widersprechen, was sich aus einem Bay'vertrag ergibt, die haben wir für ungültig erklärt. Denkt an den Hadith von Barira, radiallahu anha. Und wir haben gesagt, der Vertrag bleibt, aber die Bedingung wird ungültig. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür. Denn was würde sich daraus ergeben? Daraus würde sich ergeben, dass der Bay'vertrag niemals abgeschlossen werden kann. Und das ist entgegen dem Sinn eines Bay'vertrags. Manche Gelehrte sagen sogar, dass dies per Ijma' in diesem Fall der Schart ungültig ist. Tayyib. Solange man nichts Näheres ausmacht in Bezug auf den Schart Khiyar, beginnt er, sobald man die Sitzung verlassen hat. Wenn einer sagt, ich möchte es kaufen, unter der Bedingung, dass ich 4 Tage lang Zeit habe, es noch zurückzugeben, dann beginnen diese 4 Tage in dem Moment, in dem man auseinandergeht. Nicht vorher. Denn vorher gibt es ja den Majlis Khiyar. Beispiel. Ein Käufer und ein Verkäufer, sie beide arbeiten im gleichen Autohaus. Einer verkauft dem anderen das ein Auto. Und sie arbeiten und der Käufer sagt, ich kaufe das Auto unter der Bedingung, dass ich 1 Tag lang Zeit habe, das Auto auch wieder zurückzugeben. Jetzt sind sie im Geschäft 12 Stunden lang oder 24 Stunden lang. Und nach Ende dieser 24 Stunden, nachdem sie durchgearbeitet haben, sagt der Käufer, ich möchte vom Kaufvertrag doch noch zurücktreten. Dann sagt der Verkäufer, das geht nicht, denn die 24 Stunden sind abgelaufen. Wem geben wir recht? Dem Käufer oder dem Verkäufer? Ja, wir geben dem Käufer recht. Warum? Weil die 24 Stunden beginnen erst, nachdem sie auseinandergegangen sind. Sie sind nicht auseinandergegangen. Dieser Schart Khiyar kann sowohl von einem Vertragspartner gestellt werden, als auch vom anderen. Es kann auch sein, dass nur einer diese Bedingung stellt. Und wenn beide diese Bedingungen stellen, muss nicht die Frist die gleiche sein. Es kann sein, dass der Verkäufer sagt, ich möchte 3 Tage lang Zeit haben und der Käufer sagt, ich möchte 4 Tage. Also der eine sagt 3, der andere sagt 4. Das ist gar kein Problem. Genauso wie wir beim Majlis Khiyar gesagt haben, gilt solch ein Khiyar-Schart nicht nur bei den gewöhnlichen Bay'-Verträgen, sondern auch beim Sulh-Vertrag, den wir mit einer Gegenleistung, die wir vorhin angehört haben, auch bei Ijara-Verträgen. Ja? Jemand sagt, bau mir ein Haus für 100.000 Euro. Ich möchte aber 3 Tage Bedenkzeit haben. Auch hier, das ist ja nicht Thaman gegen Muthman, sondern Thaman gegen Leistung, richtig? Also ein Ijara-Vertrag. Und diese 3 Tage Bedenkzeit beginnen natürlich erst, nachdem sie auseinander gegangen sind. Ja, wir haben es ja immer mit der Sprache auch ein bisschen zu tun bei solchen Angelegenheiten. Wenn jemand so klare Sachen sagt wie, ich möchte 3 Tage lang Zeit haben, 4 Tage lang Zeit haben, 5 Tage lang Zeit haben, dann ist es eindeutig. Aber was ist, wenn jemand sagt, ich möchte bis heute Abend Zeit haben? Oder bis zum Sonnenuntergang Zeit haben zum Beispiel. Das ist immer die Frage, gilt es dann, bis der Abend beginnt? Ja, oder gilt es dann, bis der Abend zu Ende ist? Jemand sagt, bis zum Sonnenuntergang. Ist das bis zum Beginn des Sonnenuntergangs oder bis nach Ende des Sonnenuntergangs? Hier, ich weiß es, der eine oder andere mag sagen, das ist doch wirklich nicht so wichtig, doch nicht so entscheidend. Die Antwort doch, weil wenn es zu einem Streitfall kommt, müssen wir entscheiden, wem die Ware gehört. und für wen sie halal ist und für wen sie haram ist. Deswegen, und sollte jemand sterben, müssen wir wissen, wird das als Erbe behandelt oder nicht, je nachdem, ob wir auch diesen Khiyar-Schad weiter vererben oder nicht vererben. Das spielt alles eine Rolle. Insofern sehen wir, dass die islamische Gesetzgebung keine Situation außer Acht gelassen hat. Grundsätzlich gesehen gehen wir davon aus, dass der erwähnte Zeitpunkt, in diesem Fall zum Beispiel bis zum Abend oder bis zum Morgen, nicht mehr zur vorherigen Frist dazugehört. Manchmal ja und manchmal nein. Aber wenn wir sagen, der Vertrag wird tagsüber geschlossen und er sagt bis zum Abend, das heißt bis zum Abend, das heißt, wenn die Sonne untergeht zum Beispiel. Wenn die Sonne untergeht, der Abend gehört nicht mehr zum Tag. Also sagen wir in diesem Fall, wie heißt es, ist der Abend nicht mehr Teil der Frist. Also sobald der Abend beginnt, ist der Khiyar ausgelaufen, abgelaufen, die Frist abgelaufen. Ja, anders ist zum Beispiel, wenn man tagsüber den Khiyar morgens abschließen würde, am Vormittag, und man sagt, sobald die Sonne sobald die Sonne im Zenit ist. Sobald die Sonne im Zenit ist. Warum? Weil, wenn die Sonne im Zenit ist, ist immer noch Tag. Richtig? Wenn du sagst, sobald die Sonne im Zenit ist, dann ist diese Frist, Sonne ist im Zenit, tagsüber. Genauso wie jetzt die Zeit, zu der der Vertrag abgeschlossen wird, auch tagsüber ist. Ja? Also würden wir sagen, weil die Sonne steht ein paar Minuten im höchsten Punkt. Ja? Das ist der Punkt, wo du nicht merkst, dass der Schatten größer und kleiner wird. Sondern bleibt gleich klein. Diese Phase geht vielleicht 5 Minuten, mehr oder weniger. Die Frage ist, wenn die Sonne oben ist, gilt der Schart-Khiyar ab Beginn der 5 Minuten oder wenn die zu Ende sind? Sagen wir in diesem Fall, wenn sie zu Ende sind. Ja? Warum? Weil diese Phase ist Teil des Tages. Deswegen auch die gleiche Regel wenden wir übrigens auch beim Wudu an, wenn wir zum Beispiel sagen, du musst deine Hand waschen bis zu den Ellbogen. Sind die Ellbogen Teil des arabischen Begriffs Yad, was man meistens mit Hand übersetzt? Ja? Die Antwort lautet ja. Yad geht bis zur Schulter. Also sind die Ellbogen Teil des Ganzen. Und deswegen auch, wenn Allah sagte, bis zu Ellbogen waschen, musst du die Ellbogen mitwaschen. Kannst du sagen, hör kurz vorher auf. Okay? Diese Regel zieht sich durch den Fiqh so durch und das ist eines von vielen Beispielen, wo man merkt, ob jemand den Fiqh ordentlich gelernt hat. Das immer wieder sagen. Ja? Weil diese Regel zeigt sich in den Ibadat beim Wudu, ersten Kapitel, beim Tahara. Also im Tahara-Kapitel. Ja? Und zeigt sich dann nach dem Salah, nach dem Zakah, nach dem weiß nicht was, ja? Bis zum Mu'amalat. Bis beim Mu'amalat, bei den Bi'-Verträgen, da kommt die Regel wieder vor. Jetzt stell dir mal vor, du willst jemanden prüfen, ob er sich im Fiqh auskennt. Du brauchst ihn nur fragen. Jemand macht Schart-Khiyar, bis die Sonne im Zenit steht. Ist der Khiyar vorbei, wenn die Sonne, sobald sie oben ist, oder sobald sie anfängt, wieder in Richtung Westen sich zu neigen? Wenn er sagt, erst wenn die Sonne, sobald die Sonne oben ist, wenn er sagt, sobald die Sonne oben ist, und dann fragst du ihn, Tayyib, muss ich meine Ellbogen waschen im Wudu oder nicht? Wenn er sagt, du musst deine Ellbogen waschen oder nicht waschen, also im ersten Fall hat er gesagt, sobald sie oben ist, ist der Khiyar vorbei. Richtig? Das heißt, er hat diese Phase nicht damit berechnet, obwohl sie eigentlich dazugehört nach der Regel. Und jetzt sagt er beim Wudu, nee, du musst die Ellbogen mitwaschen, dann weißt du, er weiß nicht, was er sagt. Verstehst du? Dann weißt du, er hat Wudu entweder bei einem Lehrer gelernt und Bi' bei einem anderen Lehrer gelernt, oder er hat die Regeln nicht verstanden. Er hat sie falsch angewandt. Ja. Das so viel dazu. Ja. Ja, jetzt gibt es eine wichtige Thematik, nachdem wir geklärt haben, diese Chiyar-Arten, nachdem wir diese zwei Chiyar-Arten uns angeschaut haben, stellt sich die Frage, liebe Geschwister, wer ist eigentlich während der Rücktrittsrechtsphase Wareneigentümer? Denn derjenige, der Wareneigentümer ist, wer ist es, der haftet für die Ware. Wenn sie kaputt geht, geht sie kaputt als Eigentum des Eigentümers, nicht des anderen. Okay? So, und das, wie gesagt, diese Frage können wir uns auch stellen beim Majlis-Khiyar. Wir stellen uns immer diese Frage, weil sie wirklich sehr wichtig ist. Weil der Vertrag ist ja rechtskräftig, sobald man ihn eingegangen ist. Wir sagen, nach manchen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, gehört das Objekt während der Rücktrittsrechtsphase bereits dem Käufer. Ja? Und sie sagen, denn sobald er sagt, ich verkaufe dir mein Auto für 5.000 Euro und dann sagt, ja, ich akzeptiere es, in dem Moment gehört das Geld dem Verkäufer und das Auto dem Käufer. Aber die Phase gilt ja noch. Also unser Problem ist während der Khiyar-Phase. Nach der Khiyar-Phase ist es uninteressant. Unser Problem ist während der Khiyar-Phase. Wenn wir das so sagen, was auch Ausgangslage ist, das ist die Ausnahme, weil davon gehe ich normalerweise aus, ja, dann ergibt sich daraus, dass der Käufer ein Dhamin ist und kein Amin. Was heißt Dhamin und Amin? Das sind zwei Begriffe, die sehr, sehr wichtig sind für uns, weil sie im Fiqh, im Bay'-Verträgen, im Kapitel über Buyu' immer wieder vorkommen. Der Dhamin ist der Garant. Kommt vom arabischen Wort Daman. Daman ist die Garantie. Und Amin ist der Vertraute, Anvertraute. Was bedeutet das normalerweise? Es bedeutet, wenn du jemandem sagst, du bist Dhamin, ein Bürger oder ein Garant oder wie auch immer nennen magst, dann bürgt er für diese Ware, egal ob er fahrlässig handelt oder nicht. Er bürgt für diese Sache. Du bist ein Bürger, dann bürgst du für das, wofür du bürgst. Ja, du bürgst für diese Sache. Egal, ob es hier um Fahrlässigkeit geht oder um unabsichtliches Fehlverhalten, unabsichtliche Zerstörung. Wenn du aber sagst, jemand ist Amin, ein Anvertrauter, dann bürgt er nicht, es sei denn, er handelt fahrlässig. Beispiel für diese Angelegenheit. Ich gebe dir 1.000 Euro, die du bei dir bitte aufbewahrst, bis ich wieder zurückkomme. Ich vertraue dir sie an. Wenn du jetzt dieses Geld bei dir zu Hause in dein Tresor einschließt und ein Einbrecher kommt und in dein Haus eindringt, während du gerade bei der Arbeit bist und das Tresor öffnet und das Geld nimmt, wer haftet dann dafür? Auf wessen Konto lastet sozusagen die Schuld? Antwort: auf dem Eigentümer des Geldes. Nicht auf dir, auf dich, dem ich das anvertraut habe. Ich habe dir das Geld anvertraut. Warum? Weil du hast nicht fahrlässig gehandelt. Du bist mit dem Geld ordnungsgemäß umgegangen, wie es sein muss. Anders wäre der Fall, ich gebe dir dieses Geld und du nimmst es mit auf die Arbeit. Und du legst die zwei 500er Scheine, die Euros, auf deinen Tisch hin und gehst kurz zur Toilette und kommst zurück und siehe da, der Schein ist weg. Und du sagst, tut mir leid, das Geld wurde mir gestohlen. Dann sage ich, ja, das mag sein, aber du bist fahrlässig mit dem Geld umgegangen. Kein Mensch legt Bargeld auf den Tisch, einfach so. Zumindest nicht in der heutigen Zeit, in der heutigen Umgebung. Vielleicht gab es das mal, vielleicht gibt es das in anderen Gegenden, aber für uns ist das, gilt das als fahrlässig. Insofern haftest du dafür. Das ist, weil du Amin bist, Anvertrauter. Diesen Begriff Amin müssen wir uns dringend merken. Anders wäre es, wenn du Damen wärst. Damen bedeutet, du haftest dafür, egal was damit. Beispiel für einen Damen, ein Dieb. Ein Dieb dringt in dein Haus ein. Klaut von dir 1000 Euro. In dem Moment, wo er diese geklaut hat, ist er Damen für dieses Geld. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn der Dieb zum Beispiel Tauber macht und sagt zu dir, guck mal, ich habe dieses Geld von dir genommen, bitte verzeih mir. Du sagst ihm, ja bitte, ist kein Problem, gib mir aber mein Geld wieder zurück. Er sagt dir, ja, ich will es dir zurückgeben, aber ich bin selbst bestohlen worden. Das Geld ist weg. Ich habe das zu Hause aufbewahrt in meinem Tresor, ordnungsgemäß, wie man Geld aufbewahrt, aber ich wurde bestohlen. Diesmal sagst du, stopp, du bist Damen. Ich habe dir das Geld nicht anvertraut. Du hast es nämlich rechtswidrig genommen. Also haftest du dafür, bürgst du dafür, bis du es mir zurückbringst. Okay? Das heißt, in diesem Fall ist er dafür ein Damen. Und deswegen ein Rasib, jemand, der was gewaltsam zu Unrecht nimmt, der haftet auch dafür. Also wenn jemand so ein Auto klaut und beim Autofahren jemand fährt ihm rein, kann nichts dafür. Jemand ist ihm reingefahren oder ein Blitz hat eingeschlagen auf sein Auto, sagt, ich kann nichts dafür. Sagt doch, während du das Auto unrechtmäßig hast, bist du Damen und bist du kein Amin. Sollte also die Ware in der Zwischenzeit zum Beispiel durch einen Blitz zerstört werden, muss der Käufer, in unserem Fall, wir kehren zurück, wir haben gesagt, während der Khiyar-Phase gilt der Käufer als der neue Eigentümer. Wie es eigentlich auch sein sollte, richtig? Ja. Denn der Käufer hat es ja gekauft, also ist er der neue Eigentümer der Ware. Also gilt er auch als Damen. Ist ja logisch, weil es gehört ihm. Ja. Und hat es ja niemandem anders anvertraut, gehört ihm. Also muss er auch da. Das bedeutet, sollte die Ware während dieser Phase kaputt gehen, auf wem lastet der Verlust? Auf dem Käufer. Logisch. Also du kannst nicht also sagen, ich kaufe dir das Auto ab für 1000 Euro, sagst, der andere sagt, ja, kein Problem. So, jetzt gehört dir das Auto. Bevor du rausgehst aus dem Autoladen, fährt ein Zug in dein Geschäft rein und dein Auto ist kaputt. Und du sagst, Moment, ich habe das Auto noch nicht mal genommen. Pech gehabt. Diese Sache, dafür bürgt nicht mehr der Verkäufer, sondern du bürgst dafür. Jetzt kommt das Schöne an der Sache. Da du ja dafür bürgst, da es dein Auto ist, gehört dir auch dann grundsätzlich der Gewinn. Wenn es zwischenzeitig einen Gewinn geben sollte während dem Majlis Khiyar, während dem Khiyar oder Shart Khiyar, dann steht dir auch der Gewinn zu. Und hier kommen wir zu dieser berühmten Regel, die bedeutet, die da lautet, derjenige, der haftet, das heißt derjenige, der den Verlust erleidet, der bekommt auch den Gewinn. Klar? Diese Regel ist fundamental wichtig für die Bay-Gesetze. und abgeleitet aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem er sagte, Al-Kharaju bid-Daman. Al-Kharaju bid-Daman. Was ist Kharaj? Kharaj ist quasi wie eine Art Miete für ein Land, das man vermietet oder verpachtet. Eine Abgabe, die man zahlt, eine Steuer, die man zahlt auf ein Grundstück. Und er sagte, dafür, dass man diese Steuer bezahlt, oder besser gesagt, man zahlt deswegen die Steuer, weil man auch dafür haftet. Und auch dafür, man erhält die Steuer, weil man auch dafür haftet. Man erhält das Geld, weil man auch dafür haftet. Insofern, wenn du für die Ware, die du gekauft hast, bürgst, sie dir gehört, dann gehört dir auch der etwaige Gewinn aus dieser Ware. Klar? Wenn der Verlust auf dich lastet, dann lastet auf dich auch der Gewinn. Und diese Sache kann man nicht voneinander trennen. Diese beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen. Wer das verstanden hat, hat verstanden, warum Zinsen haram sind. Wer das nicht verstanden hat, soll sich das noch einmal gut durchdenken. Deswegen die Frage, wem gehört der Gewinn? Aus der Thematik, die wir gerade eben besprochen haben, ergibt sich, dass ein etwaiger oder ein etwaiges getrenntes Wachstum dem Käufer gehört. Wenn der Vertrag durch ein Rücktrittsrecht aufgelöst werden sollte. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gebe euch kein Beispiel. Ich erkläre es erstmal die Theorie und dann erkläre ich es. Beispiel. Oder zur Verdeutlichung, Der Wachstum bzw. der Gewinn einer Ware ist entweder von der Ware trennbar oder nicht. Okay? Beispiel für Wachstum, der nicht trennbar ist. Du hast ein Pferd gekauft, das gebrechlich ist, krank, kränklich ist. Als Käufer kümmerst du dich während der Khiyar-Phase, weil du hast Schart Khiyar gemacht, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, ein Jahr. Während dieser Phase kümmerst du dich um dein Pferd so gut, dass es stark und gesund wird. Diese Stärke und diese Gesundheit dieses Pferd ist nicht zu trennen vom Pferd, oder? Also, sollte der Vertrag aufgelöst werden, kehrt das Pferd zusammen mit seinem Wachstum zum Verkäufer zurück. Warum? Weil es nicht trennbar ist. Beispiel für getrenntes Wachstum. Jemand kauft eine schwangere Kuh. Während dieser Schart-Khiyar-Phase bekommt die Kuh ein Kalb. Dieses Kalb gehört wem? Nachdem es geboren worden ist. Dem Käufer natürlich, weil ihm gehört die ganze Kuh. Warum soll nicht aus Kalb gehören? Okay? Aber die Frage ist jetzt, wenn er die Kuh zurückgeben muss, weil man vom Schart-Khiyar Gebrauch macht, ja, oder vom Majlis-Khiyar, wem gehört dann das Kalb? Aha. Dieses gehört dem Käufer. Warum? Weil es ist trennbares Wachstum und der Käufer hätte doch für die gesamte Kuh gehaftet, weil es ihm doch gehört. Also gehört ihm auch der Gewinn. Und der Gewinn ist das Kalb. Und deswegen die berühmte Regel lautet auf Arabisch Al-Ghurmu Bil-Ghunm. Al-Ghurmu Bil-Ghunm auf Deutsch bedeutet wer Gewinn, also habe ich es übersetzt, ja, um die Bedeutung verdeutlichen, wer Gewinn machen will, muss auch den Verlust riskieren. Wer den Gewinn machen will, muss auch den Verlust riskieren. Aywa. Diese Regel, wie ich gesagt habe, ist sehr, sehr wichtig. Und darauf aufbauend möchte ich eine Thematik ansprechen und damit auch dieses Kapitel fast beenden. Und zwar, die Thematik lautet, liebe Geschwister, das habe ich schon angesprochen, ich muss es nochmal einmal deutlich betonen, ein bisschen ausführlicher erklären. Während der Khiyar-Phase haben wir ein Problem. Wir sagen, dass das Produkt, dass die Ware dem Käufer gehört. Das haben wir so gesagt vorhin, richtig? Tayyib, normalerweise ergibt sich daraus, dass auch der Käufer damit machen darf, was er will. Sprich, da es ihm gehört, die Ware, kann er sie weiterverkaufen, kann er sie weiter vermieten, kann er sie verschenken, je nachdem, was für eine Ware ist. Aber dadurch kommen wir in einen Konflikt. Denn wenn noch die Khiyar-Phase seitens des Verkäufers besteht, wegen dem Majlis-Khiyar zum Beispiel, ja, wie soll das funktionieren? Du kaufst eine Ware und während der Sitzung verkaufst du sie weiter und danach entscheide ich mich, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Deswegen gilt, und das muss man jetzt merken, während der Rücktrittsphase darf der Käufer die Ware nicht verkaufen, nicht verschenken, nicht vermieten. Da sie nur bedingt sein Eigentum geworden ist. Sie ist sein Eigentum geworden, aber es bleibt nur sein Eigentum, wenn die Khiyar-Phase ausläuft, noch bevor der Verkäufer davon Gebrauch macht, die Ware wieder zurückzunehmen. Deswegen solltest du während dieser Khiyar-Phase vermieten, verschenken oder verkaufen, ist das ungültig, ist das Fasid. Aywa, warum ist diese Thematik so wichtig, dass wir das verstehen? Weil in der heutigen Zeit gibt es manche, die versuchen, eine Lösung zu finden dafür, dass Banken risikofrei für ihre Kunden Autos oder Häuser kaufen, um es ihnen zu verkaufen. Das ist alles aufgebaut auf diese Thematik. Und ich mache es an einem Beispiel deutlich. Jemand will ein Haus kaufen. Da die Bank kein Geld verleihen darf gegen Zinsen, machen manche die Möglichkeit, sie sagen, ich kaufe das Haus für dich, und verkaufe es dir dann für einen teureren Preis. Einen Bärvertrag und noch einen zweiten Bärvertrag. Aber du siehst ja, die Bärverträge sind beide miteinander verknüpft. Und das ist Haram auf diese Art und Weise. Und es ist nichts anderes als ein Zinsvertrag. Darauf gehen wir jetzt aber nicht näher ein. So, was ich sagen möchte ist, manche Leute sagen dann, was ist das Problem? Warum macht die Bank keinen ordentlichen Kauf? Weil sie, was macht die Bank? Manche zumindest sagen das. Eine Bank darf gar nicht kaufen, verkaufen. Aber angenommen, eine Bank würde sagen, ich kaufe das Auto, um es dir weiter zu verkaufen. Das heißt, sie sagt, ich kaufe es erst unter der Bedingung, dass du es mir auch danach abkaufst, richtig? Also geht die Bank kein Risiko ein. Weil in dem Moment, wo sie es kauft, bist du schon verpflichtet, es zu kaufen. Also geht die Bank kein Risiko ein. Wieso macht sie dann Gewinn? Darf sie nicht. Wir haben doch gerade die Regeln. Al-Ghurbu bil-Ghurb. Wer Gewinn machen will, muss auch den Verlust ertragen. Aber sie ertragen keinen Verlust. Versteht ihr? Sobald sie es kaufen, automatisch hast du Schulden bei der Bank. Das ist das Prinzip, was den Leuten vermittelt wird. Okay? Was sagen sie dann? Okay, dann machen wir etwas ganz Schönes. Eine neue Idee entwickelt. Sie sagen, die Bank, da sie ja das Risiko tragen muss, richtig? Und sie kann nicht dem Kunden sagen, ich kaufe es unter der Bedingung, es zu verkaufen. Das können sie nicht machen, ne? Dann sagen sie, wir machen was Neues. Sie sagen, wir kaufen das Haus und mit der Bedingung, dass wir ein Jahr lang, 5 Monate lang, 1 Monat lang, 1 Woche lang, wie auch immer, das Recht haben, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das hat mit dir jetzt nichts zu tun. Also du willst das Haus erkaufen. Ich bin die Bank. Ich kaufe das Auto oder das Haus, was du haben möchtest, von dem anderen. Ich gehe mit dir keinen Vertrag ein. Ja? Weil ich darf mit dir jetzt vorher keinen Vertrag eingehen. Ich habe ja gar kein Haus. Als Bank, ich habe ja gar nichts. Wieso soll ich mit dir einen Vertrag eingehen? Also kaufe ich das Haus von dem anderen mit dem Schart Khiyar. Eine Woche. Khalas? Mumtaz. Jetzt habe ich es gekauft unter Bedingung des Schart Khiyar. Eine Woche habe ich Zeit, es wieder zurückzugeben als Bank. Richtig? Jetzt sage ich dir, bitteschön, wenn du möchtest, kannst du es von mir abkaufen. Ich habe jetzt deinen Kauf nicht abhängig gemacht vom anderen, richtig? Aber welchen Fehler habe ich gemacht? Ich darf gar nicht während der Khiyar-Phase weiterverkaufen und vermieten und verschenken. Darf ich gar nicht. Weil es zu einem Widerspruch kommt. Versteht ihr? Insofern diese Hila, wie man sagt, dieser Versuch, das Verbot zu umgehen, scheitert an dieser Sache, die die Gelehrten ausdrücklich erwähnt haben. Weil sonst kommen wir zu einem Konflikt. Wenn wir sagen, man darf während der Khiyar-Phase weiterverkaufen, verschenken und vermieten, haben wir gesehen. Was ist, wenn der eine dann Gebrauch macht von diesem Recht? Das geht nicht. Deswegen in dieser Phase ist die Ware quasi in der Schwebe. Aber trotzdem sagen wir, sie gehört dem Käufer. Denn im Falle eines separaten Gewinnes, separaten Wachstums, denkt an die Kuh mit dem Kalb, gehört das Kalb dann auch nach Gebrauch vom Khiyar dem dem Käufer. Tayyib. Sollte der Käufer etwas mit der Ware anstellen, was er während er sein Rücktrittsrecht hat, nicht tun darf, entfällt sein Recht. Ja. Beispiel, jemand kauft ein Haus und verlangt einen Monat Bedenkzeit, Schatria. Der Verkäufer hingegen nicht. Der Verkäufer verlangt das nicht. Nach einer Woche vermietet der Käufer das Haus. Dadurch entfällt sein Khiyar. Dadurch entfällt sein Schart Khiyar. Das gilt für den Käufer, weil er hat es wieder gehandelt. Ja? Ansonsten sollte der Verkäufer auch ein Schart Khiyar haben, entfällt deswegen sein Recht natürlich nicht. Aywa. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.